20. Juni 1948, Mitternacht. Deutsche Mark ab Montag eingeführt. So schrieb die Welt am Vorabend der Währungsreform, die so geheim gehalten wurde wie ein Überraschungsangriff. Diese Operation Bergdorf war der Urknall für den nachkriegsdeutschen Aufschwung. Am nächsten Tag ging man an den Fenstern vorbei und die waren voll, die Schaufenster. Zigaretten, Schokolade, alles was man toll, Alkohol, Schnaps, Wein, alles. Das war der Kabarettist Dieter Hildebrandt, der sich über den wiedererstandenen Schnaps in deutschen Regalen freut. Eine besondere Art von Urknall war das damals. Historiker konstatieren sogar, dass nach der Kapitulation der Wehrmacht kein Ereignis einen so einschneidenden Einfluss auf alle Lebensbereiche der deutschen Bevölkerung in den Westzonen hatte wie die Währungsreform, die, wie gehört, am 20. Juli 1948 in Kraft trat. Währungsreform in Deutschland. Biete Hose gegen Küchenstuhl. Kein Rausch mehr mit dem Tausch von der Reichsmark zur D-Mark. Die Währungsreform, unser Thema heute. Und dabei wandern sie auch durch das Berliner Leben jener Tage mit Rosinenbonbon und Care-Paketen. Verspeist vielleicht ganz oben auf der Siegessäule? Cause I'm a wanderer, yeah, a wanderer. I roam around, around, around, around. Oh, well, I roam from town to town. I go through life without a care. And I'm as happy as a clown. I with my two fists of iron, but I'm going nowhere. Oh, yeah, I'm the type of guy that likes to roam around. Währungsreform wird rückblickend als die bedeutendste wirtschaftspolitische Maßnahme der deutschen Nachkriegsgeschichte bezeichnet. Die neue deutsche Mark löste die alte inflationäre Reichsmarkwährung ab. Jeder Bürger konnte zunächst 40 Reichsmark gegen 40 deutsche Mark eintauschen. Wer bis zur Umstellung ungesetzlicherweise Waren gehortet hatte, der konnte ordentlich Gewinn machen, genauso wie Besitzer von Sachwerten wie Betrieben oder Immobilien. Sparer und Arbeitslose waren damals die Verlierer. Hören Sie die im RIAS im Jahr 1950 gesendete Collage zum Thema Deutsche Währungsreform und mehr. Währungsreform. Geheimnisvoller Anruf. In der Nacht vom Dienstag zum Donnerstag tritt das Erwartete ein. Nein, am 15. Juni. Nein, zur Erntezeit. Bestimmt, ich weiß es ganz genau. Wissen Sie, ich habe da einen Verdacht, den will ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Sie müssen mir nur versprechen, es nicht weiterzusagen. Der jetzige Zustand, das ist die Krönung finanzwissenschaftlicher Währungspolitik. Just der jetzige Zustand. Das geht Ihnen doch sicher ähnlich, nicht wahr? Alle Gläubige, die ewig mit Rechnungen kommen, tun es schon lange nicht mehr. Sie warten. Trifft man einen Bekannten, dem man 100 Mark schuldet, verschwindet er schleunigst um die Ecke. Will man Rechnungen bezahlen, ist niemand zu Hause. Niemand will Geld nehmen, jeder gibt es gern aus. Da argwöhnen nun Mieslinge, in unseren Breitengraden gäbe es heutzutage keine Kapazitäten mehr. Niemand will Geld haben. Ich meine, das so hinbekommen zu haben, das ist genial und nicht zu übertreffen. Natürlich, es sei denn, es wäre möglich, das Ding eventuell wirklich so hinzukriegen, dass man für weiß verdientes Geld so viel kaufen kann, dass es zu einem bescheidenen Leben reicht. Kurz, erinnern Sie sich eigentlich noch, eine echte Währung. Ist der Weg auch weit, führt er dich und auch mich in die Seligkeit. Das Währungsgespenst geht um. Letzte Lage, neueste Lage. Gott, wie lange noch die Tage? Jeder hat einen neuen Tipp. Bleiben Sie, machen Sie nicht mehr mit. Kriegen wir nun die eigene Währung? Oder was gibt's für Bescherung? Welche Scheine werden beklebt? Hat man sowas schon erlebt? Lange Reihen, Kavaliere stehen an der Frühjumfiere. Alimente zahlen. Tochter oder Sohn, 16 Jahre im Voraus schon. Horse, Bäse steigt und fällt, Ostzon, Nordzon, Westzon, Geld, jeder Sektor seinen Groschen, an der Grenze wird gedroschen, große Quoten, kleine Quoten, Normalverbraucher, Halbidioten, Rummel, Nerven, Trauerklänge, Gesetze, Phasen, Hassgesänge. Ein Irrentanz! Modern! Enorm! Ein Schreckgespenst! Währungsreform. Die letzten Schlagzeilen vom Berliner Schwarzen Markt kurz vor seinem Ableben. Zwei Scheiben Brot mit Brotaufstrich. 15. Ein paar Damenschuhe, neu. 2.000 bis 4.000. Englischer Herrenstoff, 3,20 Meter. 15 bis 18.000. Die neuesten Schlagzeilen aus den Westzonen. 6 Pfennig Trinkgeld in Alpenkurort. 6 deutsche Pfennige, ich wiederhole, 6 deutsche Pfennige zählte die Kellnerin einer gepflegten Gaststätte in Garmisch-Partenkirchen, als sie am Abend des ersten Tages nach der Währungsreform ihr Trinkgeld aufrechnete. Was gibt es für 75 Mark? In Berlin? Eine Chesterfield. In Hamburg? Ein Herrenfahrrad mit Bereifung zum Mitnehmen. Nichts über Bielefeld. Man sollte sich Bielefeld zum Beispiel nehmen. Dort wurde der Notenumtausch in der großen Stadthalle vorgenommen. Jeder bekam seine 40 Mark in die Hand gedrückt und es ging alles friedlich und ohne Gedrängel ab, denn die weise Stadtverwaltung hatte dafür gesorgt, dass der Umtausch musikalisch umrahmt wurde. Es spielten die ehrsamen Bielefelder Finanzbeamten. Herrlich! Vielleicht sang auch noch der Herr Oberfinanzdirektor. Jeder Tag ein schönes uns geben, jeder Tag ein neues Erleben, jede Stunde verjüngt sich die Welt, die herrliche Welt. Halt! Stopp! Abgedreht! Sie wissen, wie es weitergeht. In 100 Jahren wird man lesen, wir sind ja selbst dran schuld gewesen. Ach so! Noch blühen Sie ja. Was heißt, Sie wachsen noch und werden erst wieder einmal in gewohnter Pracht blühen. Dann werden wir vielleicht darunter spazieren gehen und unseren Enkeln von diesen Tagen jetzt berichten. Von diesen Tagen, wo die ganze Welt weiter mit gespannter Aufmerksamkeit auf unser Berlin blickt. Komisch eigentlich. Pankow, dort Charlottenburg, Kreuzberg, da wohnt der Bruder, dort vielleicht Tante Erna, dort sie, hier er. In einer halben Stunde kann man ja bequem hindurchfahren. Ein kleines Fleckchen Erde nur, schön gepflastert. Ein ganz kleines Fleckchen. Und so bedeutungsvoll. Da kommt man drauf, wie klein doch eigentlich die Welt geworden ist. Wie klein sie besonders durch den Fortschritt der Technik in den letzten 50 Jahren geworden ist. Wissen Sie es vielleicht noch, wie die Berliner vor rund 50 Jahren zum Tempelhofer Feld hinausströmten, um die ersten Hüpfversuche eines Aeroplans zu bestaunen? Und nun landen plötzlich riesige Transportmaschinen in kleineren Abständen als die vertrauten S-Bahn-Züge auf den S-Bahnhöfen halten. Eine tolle Entwicklung, nicht wahr? Nur, die Struktur des internationalen Zusammenlebens der Menschen, die ist noch genauso wie damals, als bärtige Herren mit Vogelschwingen über das Gras in Tempelhof hüpften. Doch halt, es wird jetzt anders. Das wissen wir, das fühlen, das merken wir. Diese Entwicklung, das Leben der Menschen untereinander auf der so klein gewordenen Welt, dem technischen Fortschritt anzupassen, diese Entwicklung steht vor ihrem Höhepunkt. Können wir trotzdem freie Menschen bleiben, wo die Kinder lernen, was sie wollen und wo jeder hinfahren kann, wo er will? Oder bedingt die technische Entwicklung ein Kollektiv, einen Massenmenschen? Wir Berliner glauben mit der überwältigenden Mehrzahl der Erdbewohner an den freien Menschen. Und wieder beginnt diese Entwicklung in Berlin. Wenn man will, wieder in Tempelhof. Wir glauben, nein, wir wissen, dass unsere Idee nur siegen kann, denn wir glauben an den Menschen und an das Gute im Menschen. Wie die Entwicklung vom Aeroplanhüpfer zu den landenden Transportmaschinen, die 2 Millionen Menschen plötzlich aus der Luft versorgen können, in Berlin ihren Ausgangspunkt hatte, so wird die Entwicklung der neuen Gesellschaftsstruktur der Welt, der technischen Entwicklung angepasst, wieder von Berlin ihren Ausgangspunkt nehmen. So schnell und so sicher wie die donnernden Motoren, die alle paar Minuten über unsere Köpfe hinwegfliegen und Berlin mit der ganzen Welt, für die ganze Welt verbinden. Berlin, schreiben, fühlen und denken wir den 28. Juni 1948. Berlin, wissen wir, der Blickpunkt der Welt. Unser Berlin. Was brachte der heutige Tag? Regen, viel Regen. Prima für die Ernte. Aber er brachte noch mehr. Heute früh schon wurden wir vom Donnern der Transportmaschinen geweckt. Die Luftbrücke Westzone Berlin ist im besten Gange. Weitere Maschinen dröhnen heran. Sonst gab es wenig von Bedeutung. Berlin wartet. Überall war diese prickelnde Atmosphäre zu spüren. Jeder freute sich, bei dem Regen zeitig zu Hause zu sein. Die BVG-Transportmittel überfüllt, die S-Bahn nicht so stark. An den Schwarzmarktzentren ein Gewimmel von Menschen. Am Schlesischen Bahnhof, am Potsdamer Platz, Zoo und Friedrichstraße das gleiche Bild. Steller 40 bis 50 Westpfennig, deutsche Zigaretten 25 bis 40. Na, Maxe, sagt ein Schupo, nun hast du genug verkauft, sonst musst du Standgeld zahlen. Maxe geht weiter. 10 Meter, der Verkauf auch. Sonst keine Ware, alles steht und wartet. Ein Brot wird für 4 Mark angeboten, Westmark. Alles stürzt hin. Ein Einzelfall. Nichts weiter. Am Unra-Lager ist Warenangebot. Stimmt, etwas mehr als woanders. Zigaretten wie überall, Käse 100 Gramm 5 Mark, Schokolade 100 Gramm 15 Mark. Sonst auch nicht viel los. Wie gesagt, Berlin wartet. Viel Anrufe an Berlin im Rias. Ost-West-Währung ist die Frage. Handwerker, Angestellte, Hausbesitzer, Arbeiter aller Sektoren sind gewissenhaft. Mitbürger, sagen wir, nehmt doch einen Augenblick Platz, klärt sich ja alles. Eine Woche begann. Vielleicht ist es die Woche. Soll ich Ihnen von der Stimmung der Berliner berichten? Berlin glaubt und hofft. Wer, in welcher Sprache immer, daran zweifeln sollte, möge eine Stunde auf irgendeine Straße gehen und den Berlinern sein Ohr leihen. Gleich ob einem Berliner im gebügelten oder im Monteuranzug. Und gleich in welchem Sektor. Berlin, die von der ganzen Welt bewunderte Stadt, arbeitet, hofft und glaubt. Ja, es gibt schon wieder Mitmenschen, die wollen höher hinaus. Zum Beispiel die über 500 Jugendlichen, die an einen alliierten Kontrollrat eine Resolution gerichtet haben, wenn es doch so viel Butter wie Resolutionen gäbe, das Segelflugverbot von 1945 wieder aufzuheben. Nun schön, gesetzt den Fall, es gäbe einen alliierten Kontrollrat, gesetzt den Fall, die antragstellenden jungen Herren gehören nicht zu denen, die schon wieder mit Flieger- und Sportabzeichen, Hakenkreuz schamvoll weggepfeilt, ihre genormten Leistungen auf der geschwellten Brust spazieren tragen, gesetzt den Fall, den jungen Herren würde sonst in diesen Tagen nichts auf der Seele brennen, gesetzt den Fall, sie hätten genug Holz für den kommenden Winter gesammelt, so scheint es doch, als ob eine weniger himmelstürmende Resolution auch nicht ganz ohne Sinn wäre, nämlich die Eisenbahn wieder fahren zu lassen, überall. Vielleicht dachte man sich aber doch etwas anderes dabei. Vielleicht glaubte man, dabei könne es nie technische Schwierigkeiten geben. Beim Segelfliegen gibt es ja schließlich keine Kohlen, keine sich biegenden Eisenbahnbalken, kein brennendes Schleusenwasser. Irrtum. Die technischen Schwierigkeiten möchten wir sehen, die nicht entstehen können. Wie sagen doch die Juristen, den Eid möchte ich sehen, den ich nicht schwöre. Bestimmt. Zum Beispiel könnten doch die volksdemokratischen Aufwinde eine einstimmige Resolution fassen, sich nicht unter antivolksdemokratische Tragflächen zu klemmen. Glaubt es. Bis dann eines Tages vielleicht eine plötzliche Bö kommt, die unsichere Kiste wackelt, so sagt ihr Segelflieger doch ja wohl, und im Gleit, wenn nicht gar im Sturzflug, verschwindet. Dann aber fahren bestimmt wieder Eisenbahnen für jeden, zweigleisig, und dann könnt ihr sicher auch wieder einmal etwas höher hinaus, was euch jeder gönnt. Bis dahin bleibt auf dem Teppich. Oder auf dem Erdboden von 1948, so mies ihr immer sein mag. In Berlin sollen bei Mitbürgern mit nur durchschnittlicher wirtschaftswissenschaftlicher Befähigung und sukzessiver Gehirnergänzung nach den Normen des mitteleuropäischen Lebensstandards im 20. Jahrhundert zuweilen Unklarheiten über die Verwendung des Kleingeldes herrschen. Kurz, was der Groschen wert ist. Verständlich? Um es verständlich zu machen, seien die letzten Anordnungen klargestellt. Langsam zum Mitschreiben. Solange der Vorrat reicht. Oder nein, vielleicht wird es inzwischen schon wieder anders. Lieber schnell, damit es bis zum Schluss dieser Ein- und Ausführungen stimmt. Im sowjetischen Sektor, first not least, oder wie das da heißt, ist der Groschen 10 Pfennig wert. Wie viel morgen ist noch nicht bekannt. Im französischen, britischen und amerikanischen Sektor gilt vorgenannter einen Pfennig, mit Ausnahme bei einigen Ausnahmen. Miete täglicher Bedarf und so. Darf aber nicht ganz genau genommen werden, da für D-Geld niemand Groschen nimmt, sondern jeder Scheine verlangt, aber Groschen herausgibt. Ab morgen gilt der Groschen dann nur noch im sowjetischen Sektor, während im britischen, amererikanischen und französischen Territorium die DMK, D-Mark Kleinstgeldscheine, gelten. Übrigens so praktisch die Scheine. Gerüchte, wonach im sowjetischen Sektor Neulehrer und sonstige Intelligenz erfasst wurden, um dort die Groschen mit Spezial-Coupon-Kupferplatten zu benageln, haben sich bisher noch nicht bestätigt. Auch hat sich noch nicht endgültig herausgestellt, dass der Groschen dort vorläufig Gültigkeit behalten soll, um zu hören, wenn er auch bei dem letzten fällt. Heil. Wie finden Sie eigentlich dieses neue Schlagwort eines Berliner Unternehmers für Tanzmusik? Seit Monaten liest man es an vielen Säulen und Plakaten in unserer Stadt. Swingheil. Ob das wirklich so zieht? Swingheil! Swingheil. Über Geschmack lässt sich eben streiten, auch bei Reklame, oder nicht? Ach, na hören Sie mal, das ist ein Regen wieder, was? Überhaupt, also ich muss sagen, wochenlang Sonne, Sonne, Sonne, dass einem die Zunge auf das Berliner Pflaster hängt. jetzt seit gestern nichts als Regen, Regen, Regen. Ach, gib doch mal den Schirm her, das kann ja kein Mensch aushalten hier in Berlin. Es ist überhaupt heute so, alles ist extrem. Haben Sie das auch schon bemerkt? Entweder der eine ist dick, der andere ganz dünn. Einer ist bettelarm, der andere steinreich. Einen fahren mit dem Auto, die anderen müssen laufen nach 6 Uhr. In einen Völkern herrscht Freiheit, in anderen Knechtschaft. Es ist alles extrem, es gibt kein So-Lala, wie wir früher sagten, mehr. Da fällt mir ein, nach einer bekannten Theorie soll ja alles wellenförmig gehen. Mal oben, mal unten, mal oben, mal unten, auch das Leben. Nun, wenn das wahr ist, dann sind wir ja wahrscheinlich jetzt unten. Und da alles extrem ist, aber wissen Sie, das ist ja nicht auszudenken. Na, vorläufig regnet es noch. Und wie? Russischer Männergesang, die großen Don-Kosakenchöre, wissen Sie noch? Die Deutschen haben dafür schon immer sehr viel übrig gehabt. Irgendetwas berührt uns daran, die Schwermut der weiten russischen Steppen und die unmittelbare Fröhlichkeit, die zugleich in der zwiespältigen russischen Seele Platz haben. Jetzt ist das Alessandrow-Ensemble nach Berlin gekommen. 150 Sänger, 75 Musiker, 50 Tänzer. Soldaten in Uniform sangen und tanzten auf der Bühne der Staatsoper. Es gab viel Beifall. Aber etwas anderes ist mit ihnen noch gekommen als die alte große Tradition der russischen Volkskunst. Wer daran zweifelt, nehme einmal die Zeitungen östlicher Provenienz zur Hand. Der frenetische Beifall galt nicht, wie man denken sollte, den Leistungen der Solisten und des Ensembles. Nein, dort haben, wie man lesen muss, die Berliner das skrupellose Treiben sowjetfeindlicher Hetzer spontan beantwortet. Die Berliner haben bewiesen, dass die Verleumdungsflut gegen das sowjetische Volk zerschellt ist. Und dann liest man im Neuen Deutschland einen Aufruf zu einer großen Kundgebung auf dem Gendarmenmarkt, zu der 20.000 Berliner eingeladen wurden. Diese Veranstaltung muss ein einzigartiges Bekenntnis aller Berliner Werktätigen für Frieden, also das ist sowjetisch Ethos und Bekenntnis. Der Beifall galt nicht dem sowjetischen Kollektiv, er galt dem russischen Künstlern. Zum Sowjetparadies hat Berlin schon einmal Nein gesagt. Warum sollte es jetzt auf einmal Ja sagen? Das ändert nichts an dem Wert der russischen Musik. Dafür haben die Deutschen schon immer sehr viel übrig gehabt. Schon als es noch kein Sowjetparadies gab, sondern nur ein weites, großes Russland. Letzte Meldung. Auf der Siegessäule die bayerische Flagge über Berlin gehisst. Na, das war eine Schreckensmeldung. Wir also gleich hin zur Siegessäule. Es hat sich aber herausgestellt, nichts ist all von dem allen wahr. Man kann ja nicht wissen bei den Bayern heutzutage. Nein, lediglich von der französischen Trikolore ist das letzte abgefallen, sodass nur noch blau-weiß oben flattert und rot ist vom Winde verweht. Wir wollen noch einmal hineingehen und diese schöne Gelegenheit ausnutzen, um dem bekannten Berliner Wahrzeichen einen kleinen Besuch abzustatten. Guten Tag. Dürfen wir mal hinauf? Ich habe hier meine Braut mitgebracht, das ist das Mikrofon. Wie schaut es denn jetzt? Haben Sie noch viel Besucher hier an der Siegessäule? Na, wir haben augenblicklich, ist nicht ganz so stark, aber wir haben schon sehr viele Besucher gehabt. Wir haben schöne Sonntage. Wie viele kommen denn diese Personen sonntags? Ungefähr schöne Sonntag mit 1500 bis 1800 Besucher hier haben. Und was kostet der Eintritt? 20 Pfennig. Kommen auch noch viele Ausländer hier? Ausländer kommen auch. Viele Soldaten noch, ja? Soldaten, ja. Bezahlen die eigentlich Engländer, auch oder gehen die so rauf? Die bezahlen auch, die haben meisten bezahlen, ja. Aber alle nicht, was? Na, es kommen auch welche, die... Haben die denn so deutsches Geld, alle die Soldaten? Die haben deutsches Geld, wird auch Ostgeld wird auch genommen. Die haben sie auch Ansichtskarten noch von Berlin, wie man es von früher kannte. Ja, früher, die sind noch da. Werden die noch viel gekauft von den Besuchern? Der letzte Rest. Ach, wissen Sie, man kann das gar nicht sehen. Es wird einem ja ganz wehmütig ums Herz, wenn man dieses alte Berlin sieht. Wir dürfen eben mal hinaufgehen, ja? Vielen Dank. Die Treppen sind innen so rund wie außen. Nach oben werden sie immer enger. Es ist doch keine Kleinigkeit. Man hat Gelegenheit und Zeit, beim Aufstieg noch einmal zu überlegen, was man von der guten alten Berliner Siegessäule noch weiß. Ach, erstmal eine Pause machen. 1873 gebaut, aus Anlass der Kriege damals, 70-71 zuletzt, stand sie zuerst auf dem damaligen Königsplatz vor dem ehemaligen Reichstagsgebäude und wurde 1938 hierher verpflanzt, mitten in die ehemalige Prachtstraße der Ost-West-Achse. Die Siegesgöttin oben, die bronzene goldene, die über ganz Berlin immer leuchtet, vom Professor Strack erbaut, ist 8 Meter hoch und wiegt 40 Tonnen. Die ganze Säule ist 70 Meter hoch, man merkt es auch, man kommt doch etwas außer Atem. Oben etwas mehr Steinstufen, 283, 84, 85, 86 und wir sind oben. Wir wollen noch mal unterbrechen, man hat doch keine Luft, wenn man hier oben ankommt. Überall Inschriften von unten bis oben herauf, nicht nur deutsche, sondern wie sich das für Berlin gehört, natürlich internationale Inschriften. Da hier Helmut Knierim, Gerda Nöldicke vom 3. März 46. Den schönen Tag vielleicht, Herr Knierim, in Ehren, aber Sie sind doch ein Schmierfink. Ich kann das den anderen Inschrifteninhabern in fremdländischer Sprache nicht sagen, weil ich das natürlich nicht darf. Außerdem weiß ich nicht, was Schmierfink auf Französisch, Russisch, Englisch heißt. Nun stehen wir hier oben auf der Siegessäule der guten Alten, die inmitten von Berlin steht, und sehen noch einmal auf die beherrschenden Punkte hinunter, die abgestumpfte Spitze von der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, daneben der Zoobunker, der für viele eine letzte Erinnerung an den Militarismus, für viele Berliner aber auch eine Erinnerung an grauenhafte Nächte war, wenn sich dort 20.000 und 25.000 ängstliche Menschen vor den Bomben drängten und da vorbei immer noch quer durch das Ruinenmeer von Morbid, das doch am stärksten nach Ruinen aussieht, die gute alte Spree. Aber der beherrschende Eindruck von hier oben, das sind doch nicht die berühmten Gebäude Berlins, das sind nicht die vielen Schornsteine, die die Dächer überragen und von denen keineswegs alle rauchen, wenn auch über Siemensstadt doch einige Schornsteine sehr viel Qualm jetzt hervorbringen. Nein, der beherrschende Eindruck, das ist immer wieder der etwas traurige Eindruck des schönen Berliner Tiergartens, der hier im Sonnenschein unter uns liegt. Wo einst die großen Bäume hier standen, vielleicht unsere Großeltern im Flirt spazieren gingen oder mit dem Ruderboot zur Liebesinsel fuhren, da geht jetzt ein Sämann hier unten mit zwei mageren Klappergäulen hinter einer Ecke her und versucht, etwas magere Kost aus diesem dürren Boden herauszuholen. Das ist der traurige Blick, der dabei noch auf die Siegesallee fällt, deren helle Gespensterfiguren der ehemaligen Militärs das jetzige Bild besonders überragen. Das ist das beherrschende Bild von hier oben, das trotz des schönen Sonnennachmittags etwas traurig stimmt. Ich habe eine Tante in Amerika, die schickt uns immer Care-Pakete. Edge, das ist ja noch gar nichts. Und ich habe eine Tante im Westen. Tja, der Onkel Farmer aus dem wilden Westen Amerikas ist passé. Das Morgenrot eines angekündigten Care-Paketes verblasst angesichts neuer, ganz neuer Möglichkeiten. Nein, nein, keine Sensationen. Es liegt sozusagen auf der Hand. Es muss nur einer darauf kommen. Man nehme den Tagesspiegel zur Hand und lese die Annonce: Lebensmittelpakete versendet Hans A. Fricke. Lübeck, Postfach 577, Prospekt gratis. Wie gesagt, das steht im Tagesspiegel und nicht in der Neuen Zürcher Zeitung, nicht in der New York Times. Wie gesagt, nicht Basel, nicht Chicago, sondern Lübeck. Und das eröffnet ganz neue Perspektiven. Konkret gesagt, die Differenz der schwarzmarktbestimmenden Dollarkurse im blockierten Berlin und im langsam aber stetig prosperierenden Westen hat das zustande gebracht. Allerdings wird es vorerst schwer möglich sein, den pekuniären Gegenwert der nahrhaften Paketinhalte legal nach dem Westen zu senden. Aber dafür gibt es ja Verwandte. Leicht zu prophezeien ist demgemäß eine ungeahnte Renaissance der familiären Beziehungen. Junge Studenten erinnern sich plötzlich wohlbestallte Onkel in beschaulichen Taunusstädtchen. Soignierte Tanten verzeihen denen aus dem Schoß der Familie an die Waterkant geflüchteten Nichten plötzlich brieflich alle Verfehlungen. Längst resignierte Liebhaber lassen sich nach vagen, aber verheißungsvollen Andeutungen auf rosa DIN A4 mit Berliner Behelfsbriefmarken plötzlich zu unvernünftiger Spendabilität hinreißen. Die Rekordzahl von rund 30 Millionen Care-Paketen wird bald gebrochen sein. Ähnlich wie die Care-Organisationen werden die professionellen Paketepacker im Westen die Großhandelsspannen um ein beträchtliches drücken und bald vor der Gründung eigener Produktionsstätten stehen. Auf jeden Fall, die Idee ist gut und vielleicht wird sie mal überflüssig, wenn die Schwarzmarktkurse niedriger als die Ladenpreise, wenn beide wieder normal werden, auch in Berlin, hoffentlich bald. Das wäre noch besser. Pardon, wenn ich Sie mal für genau 2 Minuten 34 Sekunden bei Ihrem Armut stören durfte, ja? Und keine Sorge, ich habe die Stoppuhr in der Hand und mache auch bestimmt nicht länger, weil ich weiß, dass in Ihrer Plangruppe in genau 7 Minuten 26 Sekunden der Strom ausgeht und Sie wahrscheinlich ja noch mehr zu tun haben, als mir zuzuhören. Sie müssen zum Beispiel den Kaffee für morgen noch anwärmen und wenn der Biwakmann vielleicht gerade mit seiner Freundin telefoniert, dann legt er den Hebel erst in 10 Minuten 26 Sekunden zurück und dann können Sie vielleicht noch die Streichhölzer suchen, um die Kerze anzuzünden, damit der Wecker für morgen pünktlich auf 5 Uhr gestellt wird. Damit Sie dann wieder Zeit haben, den Kaffee aufzuwärmen, vielleicht auch etwas Rasierwasser, die Kartoffeln aufzukochen, weil nämlich dann schon wieder in Ihrer Plangruppe der Strom ausgeht. Sie sehen, ich weiß, was diese 2 Minuten 34 Sekunden für Sie bedeuten. Sie sind genau einkalkuliert in Ihr heutiges Zeitprogramm, pardon, in Ihre heutige Plangruppentätigkeit oder auch in Ihren Sonntag. Das heißt Sonntag. Leben wir denn eigentlich am Sonntag, den 26. September 1948? Oder nicht vielmehr am 94. Tag der Blockade, am 1239. Tag seit Beginn der Kapitulation, am 269. Tag seit Beginn des Jahres, am 55. Tag seit Beginn der Moskauer Verhandlungen, am 6. Tag seit Beginn der UNO-Vollversammlung, am 4. Tag seit Herbstbeginn, am 5. Tag vor Beginn der neuen Dekade, am 10. Tag vor Ausgabe des Bohnenkaffees, am 46. Tag vor Zusammentreten des Volkskongresses und am 95. Tag vor Beginn des Jahres 1949? Sehen Sie, das hat man heute so aus einem Sonntag gemacht. Man hat ihn zu einem Rädchen einer ungeheuren Zeitmaschine erniedrigt, die uns einspannen will wie einen gut geölten Maschinenkolben. Na und, werden Sie müde abwinken? Na und? Sie, ich weiß was. Seien Sie doch mal täglich 2 Minuten 34 Sekunden ganz still. So ganz, ganz still. Und es könnten auch ruhig ein paar Sekunden mehr sein. Ein schöner Montagabend heute, nicht wahr? Die Sonne geht unter, na, wird ja auch Zeit, dass es mal wieder wärmer wird. Ach, bei solchem Wetter, da muss man sich mal nicht mit Politik beschäftigen. Nehmen wir etwas Klassisches. Eckermann liegt vor mir, Gespräche mit Goethe. Ausgabe Knauer, Seite 192. Goethe lachte. Ja, sagte er, es ist so. Eine Rohheit kann nur durch eine andere ausgetrieben werden, die noch gewaltiger ist. Ich erinnere mich eines Falles aus meiner früheren Zeit, wo es unter den Adligen hin und wieder noch recht bestialische Herren gab, dass bei Tafel in einer vorzüglichen Gesellschaft und in Anwesenheit von Frauen ein reicher Edelmann sehr massive Reden führte, zur Unbequemlichkeit und zum Ärgernis aller, die ihn hören mussten. Mit Worten war gegen ihn nichts auszurichten. Ein entschlossener, ansehnlicher Herr, der ihm gegenüber saß, wählte daher ein anderes Mittel, indem er sehr laut eine grobe Unanständigkeit beging, worüber alle erschraken und jener Grobian mit, sodass er sich gedämpft fühlte und nicht wieder den Mund auftat. Das Gespräch nahm von diesem Augenblick an eine anmutige, heitere Wendung zur Freude aller Anwesenden und man wusste jenem entschlossenen Herrn für seine unerhörte Kühnheit vielen Dank in Erwägung der trefflichen Wirkung, die sie getan hatte. Falls es interessiert, können Sie ja zuhören. Aber an sich habe ich nur mit Harry zu sprechen. Sie verzeihen bitte, verehrte übrige Zuhörer, einen Moment das Private. Ich weiß auch gar nicht, ob er überhaupt Harry heißt. Er sah nur so aus. Als nämlich vor ein paar Tagen in Frankfurt am Main der große D-Zug nach Norden rollte, saß ich im Speisewagen. Satt und bequem. Da fuhr ganz langsam ein überfüllter Vorortzug parallel. Und die jungen Augen, die so seltsam, sehnsüchtig, doch ohne Neid, aus der drangvollen Enge des Vorortzuges mich am weißgedeckten Speisewagentisch ansahen, die vergaß ich nicht. Bis jetzt nicht hier in Berlin. Weißt du, Harry, ich nenne dich einfach so, der mich so ansah. Vielleicht hörst du mich. Fast hatte ich ein schlechtes Gewissen am weißen Tisch. Deine Augen, Harry, wie ein Kind vor dem Weihnachtsschaufenster. Am nächsten Tage musste ich wieder an dich denken und an deine so seltsam sehnsüchtigen Augen. Da flog ich nämlich nach Berlin zurück. Die Maschine hatte Verspätung und ich Hunger. Aber, weißt du, ich konnte nicht in das Flugplatzlokal hineingehen, weißt du, Harry, weil ich doch Deutscher war und nicht in Devisen zahlen konnte. Verstehst du? Da dachte ich wieder an dich. So ist das nämlich im Leben, Harry. Und weißt du, vielleicht ging damals, als du mich aus dem vollen Zuge so sehnsüchtig im luxuriösen Speisewagen ansahst, ein noch jüngerer Bursche, als du es bist, den Bahndamm zu Fuß entlang. Vielleicht sah der dir im fahrenden Zuge ebenfalls sehnsüchtig nach, weil er laufen musste. So ist das nämlich im Leben, Harry. Der hat gut lachen, doch immer gilt das nicht. Suchet, so werdet ihr finden. Und mancher, der seine Aktentasche im Gepäcknetz vergaß, glaubt nie wieder, dass es noch ehrliche Menschen gibt. Ach, Sie kennen doch auch diese Annoncen in der Zeitung. 1000 Mark Belohnung demjenigen, der Hinweise, naja, grün ist die Hoffnung. Wenn einer große Summen für unersetzliche Papiere verspricht und dem Dieb die gestohlene Aktentasche obendrein als Finderlohn anbietet, dann ist Ehrlichkeit billig. Aber bitte keine Vorurteile, es gibt noch ehrliche Menschen. Bitteschön, heute brachte der Tagesspiegel eine seltsame Annonce. Eine Herrenarmbanduhr gefunden. Gefunden, ja wirklich, es gibt noch ehrliche Menschen. Eine junge Charlottenburgerin hat es sich 29 Mark kosten lassen, den Verlierer zu benachrichtigen. Die Annoncenannahmestelle nahm den Preis vor lauter Rührung in Ostmark. Im Allgemeinen dauert es ja ein paar Tage, bis sich so die ersten Angebote auf die Annoncen einfinden. Heute ging das schneller. Wenige Stunden nach dem Erscheinen der Zeitung meldeten sich bereits die Besitzer der Uhr. Ja, Sie haben richtig gehört, die Besitzer. Es waren einige an der Zahl. Na, Sie werden es beweisen müssen, aber vielleicht ist der Richtige darunter. Jedenfalls beruhigend zu wissen, es gibt noch ehrliche Menschen und das ist es wohl wert, vom flüchtigen Chronisten des Alltags notiert zu werden. Na? Habt ihr den Kasper auch alle lieb? Ja! Ja! Fragt mich da einer. Du, Hans Kasper herausgibt Buch. Sag ich. Ja. Sagt der. Was drin? Sag ich. Gesammelte Spitzen aus Kurier. Sagt der. Kostet was? Sag ich. 4 Mark. Sagt der. West oder Ost? Sag ich. Nur West. Sagt der. Schade. War so sympathisch. Bisher. Der Kaspar. Ah, habt ihr den Kaspar auch noch alle lieb? Nee! Sehen Sie, was Deutschen, das bringt noch was ein. Etwas von aktuellen Geschäften. Jeder aber kann das nicht, das muss verstanden sein. Aufgepasst, in Berlin passiert. Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte 20 Zigaretten, bitte. Bitte schön. Dankeschön. Ach, wo ist denn mein Geld? Jetzt finde ich mein Geld gar nicht. Wo ist denn mein Geld? Ach, wissen Sie, das ist aber dumm. Das ist mir aber unangenehm. Mein Geld vergessen. Muss ich es Ihnen leider wiedergeben. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ah! Nun ist er weg. Hat der Kerl mir doch eine Attrappe zurückgegeben. Sehen Sie, das ist ein Geschäft. Das bringt noch was ein. Hans Fritzsche, Goebbels rechte Hand, hat seine Erinnerungen an Hitler und Eva Braun an eine Münchner Zeitung verkauft. Mal herhören, Diktatoren der Gegenwart. Lernt alle schreiben. Denn jetzt fleißig Erinnerungen kritzeln, heißt für die Zukunft sorgen. Wenn euer Spuk dann vorbei ist, verhökert ihr halt Erinnerungen. Just wie jetzt Fritzsches Hans in München. Sehen Sie, das ist ein Geschäft, das bringt noch was ein. Sagen Sie mal, brauchen Sie 4 prima Reifen? Ja, wissen Sie, hier in der dunklen Straße so Geschäfte machen, aber gut, 4 prima Reifen kann ich kaufen, ja, na prima, kommen Sie doch mal rein hier in die Ruine. Kann ich den Wagen hier stehen lassen? Ach, aber sicher, so, noch ein bisschen weiter. So, noch ein bisschen, keine Angst, mein Freund. Ja, wissen Sie, der Wagen allein da draußen ist ja aber also 4 Reifen Sorge, natürlich. Keine Sorge, mein Freund, der bringt sie gleich. Moment. Sehen Sie mal, da sind sie ja schon. Ach, das ist schön. Ach, 4 Reifen, das kann man ja immer gebrauchen. Also meine Güte, genau, würden Sie sagen, die Preise, na, 10er zu, und 10er zu. Ne? So, schönen Dank, schönen Dank. Wiedersehen. Ach Gott, mein Wagen hat Reifen mehr. Mensch, ich habe doch meine eigenen Reifen gekauft. Sehen Sie, das ist ein Geschäft, das bringt noch was ein. Zeitungsanzeige. Barfrauen sowie großer, stärker Portier verlangt. Sehen Sie, das ist ein Geschäft, das bringt noch was ein. Für die Damen nämlich, die Gäste herein und für den großen, starken dieselben Fragezeichen wieder herauszuziehen. Ein jeder aber kann das nicht, das muss verstanden sein. Vierhundertste Sendung Berlin im RIAS. Wir bedanken uns sehr für die vielen freundlichen Zeichen der Anerkennung, die uns heute zugegangen sind. Natürlich, oder besser zeitgemäß, wollen wir nicht weiter darauf eingehen, sondern wollen uns nur bei unseren treuen Stammhörern bedanken. Besonders bei den vielen neuen Stammhörern, die nun über die Kurzwelle in Deutschland und in Europa uns hören. Nicht, weil uns diese Mit-Europäer lieber als unsere Berliner sind, sondern weil sie zum Teil durch uns von Berlin und den Berlinern erfahren und an unserem Geschick teilnehmen. Ganz ernsthaft, soweit ist das nun gekommen. Wir werden uns weiter bemühen, die Berliner Tagesereignisse in den verschiedenen aktuellen Sendungen zu verfolgen, wenn auch die Schwierigkeiten... Ach, die Hörer wissen schon, dass es oft nicht leicht ist und dass man zum Teil sehr viel Rücksicht nehmen muss. Aber doch wiederum nicht so viel, dass nicht alle Hörer erfahren, worum es bei uns in Berlin geht. Nämlich nicht nur um Berlin, bestimmt nicht nur um Berlin. Heute, jetzt, vor 5 Jahren erfolgte der erste Großluftangriff auf Berlin. Die kommunistische Presse überschlägt sich in Vergleichen, dass es dieselben Flugzeuge sind, die heute nach Berlin fliegen. Richtig. Damals zerschlugen sie mit ihren Flügen eine Diktatur. Heute tun sie es wieder. Das Finanzamt für Liegenschaften verlangt für Wahlstellen auf dem Friedhof Heerstraße nur Westmark. Auf unsere Rückfrage sagte man nach dem Prinzip, ich sag's meinem großen Bruder, dass die britische Militärregierung das wüsste. Wenn dem wirklich so ist, wird es höchste Zeit, dass das Finanzamt für Liegenschaften bei der britischen Militärregierung klarstellt, dass die Berliner nur wenig Westmark oder gar keine verdienen. Für Friedhofsstellen Westmark zu verlangen erscheint, schlicht ausgedrückt, skandalös. In den Westsektoren werden verstärkt kommunistische Zeitungen vollkommen kostenlos durch die Briefschlitze geworfen. Alle Zeitungen versichern, dass jede nicht abgegebene Stimme am 5. Dezember eine kommunistische Stimme ist. Schönen Dank, dass es auf diesem einfachen, wenn auch verbotenen Wege alle erfahren. Die dreiviertelstündige Verspätung, die gestern die Züge des Vollrings auf der S-Bahn hatten, entstand bekanntlich dadurch, dass ein Herr der sowjetischen Besatzungsarmee auf dem Bahnhof Papestraße den Zug partout persönlich fahren wollte. Wie dazu glaubwürdig versichert wird, hatte der Herr dazu noch keinen Staatsauftrag, sondern die Idee entsprang der sonst ach so verpönten Privatinitiative. Minotschka ist da. Ab heute läuft der lang erwartete antirussische Film in der Film... Gemag, Freund, gemag. Bei einem antirussischen Film würden die Berliner nicht so applaudieren und sich nicht so köstlich amüsieren. Ein antisowjetischer Film ist es, ein Antidiktatorenfilm. Viel Blut? Viel Grausames? Ach, eine Komödie, ein Lustspiel, das jede Diktatur, jedes System vom Staatsmenschen bloßstellt. Über so ein grausames Thema wie die Sowjets ein Lustspiel? Ist denn die Karikatur keine Waffe? Nach antidemokratischen Tendenzstücken einmal ein antikommunistisches in Berlin. Faustdick? Ja und nein. Der Film spielt, das musst du wissen, vor dem Kriege. 37 gedreht übrigens schon. Na, und die Garbo und Felix Bressart. Erinnerst du dich noch an die alten Bressart-Filme? Ninotchka in Berlin. Ja, Dialoge und herrlich servierte Wahrheiten, die manchen Leitartikel überflüssig machen. Ninotchka in Berlin. Vielleicht wird jemand Einwände haben. Ninotchka? Wir sagen ja. Auf Anordnung der französischen Militärregierung wurden heute Vormittag in Tegel die beiden Sendetürme des sowjetisch kontrollierten Berliner Rundfunks gesprengt. Es ist nicht Sache des Reporters, einen Kommentar zu geben über das, was vorherging und das, was vielleicht passieren könnte, sondern der Reporter hat nur zu sagen, was ist. Wir sind also da, kurz nach 12 auf dem Tegeler Schießplatz. Zu sehen ist eigentlich gar nichts als die imponierende Luftbrücke. Die Maschinen starten und landen hier ohne Unterlass. Und da, wo einst ein Holzturm stand, steht jetzt ein zusammengebrochenes Gerüst. Nur wenige Meter hoch, etwa 6 Meter hoch. Und die frisch abgebrochenen Stumpfen ragen in den grauen Dezemberhimmel hinein. Und vor dem Zaun viel Kinder, die natürlich hier eine große Sensation wittern. Was los war? Ja, wir wollen mal hören, ob wir ein paar Augenzeugen treffen. Ein Aufseher von etwa 40 Gefangenen in grünen Uniformen. Also hier wie die Franzosen, hier kommen eine ganze Menge Aufgebot von den Franzosen. Wir waren hier beim Laubhaken, wir mussten hier verschwinden hier. Wegen der Sprengung hier mussten wir verschwinden und wir haben die Sache vom Gelände aus beobachtet, die Sprengung hier, ja. Und wie die Sprengung losging, sagte der Turm, in sich zusammen, seitwärts zusammen. Das war alles Ding. Kurz und schmerzlos war eigentlich die Sache. Eine Minute, kann man sagen, war die ganze Sache passiert. Wenn der Reporter nun zusammenfassen darf, das Ultimatum der Franzosen war abgelaufen. Darauf erschien eben ein Militärkommando und sprengte den Turm in die Luft. Wirklich sehr eindrucksvoll hier der kalte Dezembervormittag auf dem ehemaligen Tegeler Schießplatz. Die gewaltige Luftbrücke, eine Maschine nach der anderen startet und landet. Ein plötzlich herunter zusammengeklappter Sendeturm, Strafgefangene, die kaum, dass sie den Riaswagen sahen, sich über ihre Verpflegung beschwerten. Aber wenn der Reporter gefragt wird, was ihn am meisten beeindruckt, ihn am meisten imponiert hat hier draußen, 4 kleine Jungen tollen mit 2 Ziegen herum, sie knabbern an den Gebüschen und springen fröhlich hier in den Tag hinein. Das heiße Eisen. Tauschzentrale Nord. Tauschzentrale Süd. Tauschzentrale West. Tauschzentrale Ost. Tausche. Biete. Suche. Gebe. Lasst mich zufrieden mit den Tauschgeschäften. Das sind doch Trödler, um keinen anderen Ausdruck zu gebrauchen. Ich könnte Sie zu Tauschläden führen, wo Sie zu Schwarzmarktpreisen friedensmäßig bedient werden. Da müssten die Behörden viel mehr aufpassen. Ja, ich kann nur Gutes von den Tauschgeschäften sagen. Da gibt es welche, wo die mitgebrachte Ware zum Friedenswert abgeschätzt wird und man auf den Schätzschein sich andere Sachen ebenfalls zum Friedenspreis geben lassen kann. Eine reelle Sache. Ich kann das nur empfehlen. Ja, richtig. Diese Tauschart ist neuerdings in Berlin sehr beliebt. Ein Baum, viele kleine Zettel. Tausche 1500 Gramm Brot gegen 30 Gramm Tee. Biete ein Ei, suche 500 Gramm Brot. Biete alte Männerhose, suche einen Küchenstuhl. Ob ich das machen kann? Ich glaube ja. Ach, wissen Sie, was hier an unserem Tauschbaum an Zetteln klebt, hat allgemein das richtige Verhältnis. Da passen wir alle schon auf. Bitte weitergehen, meine Herrschaften. Aber Herr Wachtmeister, warum reißen Sie denn die Zettel ab? Tut mir leid, Tauschzettel ankleben an Bäume verboten. Muss ich abreißen, ist Befehl. Zweite Szene, 500 Meter weiter. Ein Zettel-Aushängekasten mit Glasscheiben. Suche Leica 3 und 3C, suche Contax, biete Höchstpreise oder Wertausgleich. Ah, gucke da, Lebensmittelfabrikant sucht Wohnung, Miete nach Vereinbarung. Biete Anzugstoffe, suche Goldwaren. Suche Antiquitäten, biete Wunder nach Besprechung. Aber meine Herrschaften, doch nicht so drängeln, hier will doch jeder mal ran und lesen. Ach, Herr Wachtmeister, da sind Sie ja auch wieder. Na, die Zettel von 500 Gramm Brot, vom Süßstoff und 30 Gramm Tee haben Sie ja nur abgerissen. Wie steht's denn hier mit Gold, Stoffen und Leikas? Na, wie meinen Sie denn das? Die Zettel hier, die hängen doch im Kasten. Das ist nicht verboten. Ach so. Biete Hose gegen Küchenstuhl. Die Währungsreform in Deutschland im Jahr 1948.